21. Und zum Schluss gehen wir noch einmal auf den Markt. Hören Sie zunächst den vollständigen Dialog und überprüfen Sie Ihre Ergebnisse aus Übung 20. Boa tarde. Que deseja? Boa tarde. A como são as bananas? São a 1,20 € o quilo. E a como é o quilo de maçãs? É a 80 cêntimos o quilo. Então, dê-me 1,5 kg de bananas e 2 kg de maçãs. É tudo? É sim. Quanto é? São 3,40 €.